Erster ich, Paulus, spreche zu euch. Ich tue das mit der Güte von Christus. Wenn ich bei euch bin, bin ich ruhig. Aber wenn ich weit weg bin, bin ich mutig zu euch. Zweiter ich bitte euch, wenn ich komme, will ich nicht mutig sein müssen. Ich will mutig sein gegen Leute. Diese Leute denken, wir leben nur für uns selbst, Rasse 3. Wir leben als Menschen. Aber wir kämpfen nicht wie Menschen kämpfen. Vierter, unsere Waffen sind nicht menschlich. Sie sind stark durch Gott. Sie zerstören starke Mauern. Wir zerstören falsche Gedanken. Fünfter, wir zerstören alles, was sich gegen Gott stellt. Wir zerstören alles, was sich gegen das Wissen über Gott stellt. Wir machen jeden Gedanken gehorsam zu Christus. Sechster, wir sind bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen. Aber zuerst müsst ihr ganz gehorsam sein. Siebter, schaut ihr nur auf das Äußere? Wenn jemand sagt, er gehört zu Christus, dann soll er auch bedenken, wir gehören auch zu Christus. Achter, auch wenn ich mich sehr rühme über meine Macht, werde ich mich nicht schämen müssen. Diese Macht hat der Herr uns gegeben. Sie ist für euren Aufbau, nicht für eure Zerstörung. Neunter, ich will nicht, dass ihr denkt, ich mache euch nur mit Briefen Angst. Zehnter, manche Leute sagen, seine Briefe sind hart und streng. Aber wenn er persönlich da ist, ist er schwach. Und seine Worte sind nicht wichtig. Elfter, diese Leute sollen wissen, was wir in Briefen schreiben, das werden wir auch tun, wenn wir bei euch sind. Zwölfter, wir vergleichen uns nicht mit manchen Leuten. Diese Leute loben sich selbst. Sie messen sich nur an sich selbst. Das ist nicht klug. Dreizehnter, wir wollen uns nicht zu viel rühmen. Wir rühmen uns nur in dem Bereich, den Gott uns gegeben hat. In diesem Bereich sind wir auch zu euch gekommen. Vierzehnter, wir haben uns nicht zu weit ausgebreitet. Wir sind zuerst zu euch gekommen. Wir brachten euch die gute Nachricht von Christus. Fünfzehnter, wir rühmen uns nicht für die Arbeit anderer Leute. Wir hoffen, dass euer Glaube wächst. Dann werden wir in unserem Bereich bei euch großen Erfolg haben. Dieser Erfolg wird noch weiterreichen. Sechzehnter, wir wollen die gute Nachricht auch zu anderen Menschen bringen, die weiter weg sind. Wir wollen uns nicht für Arbeit rühmen, die andere schon getan haben. Siebzehnter, wer sich rühmt, soll sich im Herrn rühmen. Achtzehnter, ein guter Mensch ist nicht der, der sich selbst lobt. Ein guter Mensch ist der, den der Herr lobt.